Das brasilianische Soziologie-Studienzentrum stellte jüngst einen Beitrag ins Internet, in dem hervorgehoben wurde, dass die USA mit der Absicht dazu, Nordkorea von der Völkergemeinschaft zu isolieren und ihre feindselige und Aggressionspolitik zu rechtfertigen, ein Gerücht über die Bedrohung durch Nordkorea verbreiten. Weiter betonte man, die historischen Tatsachen zeigen, dass die USA die Hauptverantwortliche dafür seien, dass die koreanische Halbinsel in ein Gebiet mit größter Atomkriegsgefahr in der Welt verwandelt worden sei und dass Nordkorea ein Opfer sei. Wenn ein Krieg ausbreche, werden sowohl das Weiße Haus als auch die Großstädte der USA in ein Flammenmeer verwandelt, bevor von den Atomwaffen der USA Gebrauch gemacht werden.